Das sind Hits vom Blech. Das sind Hits. Vorstellen, wie Leute es nicht gut finden können, drauf zu sein. Ich liebe es. We'll be right back. Yeah. Du verwechselst Medikamente mit Drogen. Du verwechselst Medikamente mit Drogen. Runter mit dem Meth! Oh, ihr Chunky-Säcke! Runter mit dem Meth! Runter mit dem Meth.